Zweiter Auftritt. Emir Mansur und Saladin. Willkommen, Emir. Nun, wie ist's gegangen? Mansur, Mansur, hast uns lange warten lassen. Dieser Brief berichtet, was dein Abul Qasim erst für Unruhe in Thebais dämpfen müssen, ehe wir es wagen durften, abzugehen. Den Zug darauf habe ich beschleuniget, so viel wie möglich war. Ich glaube dir. Und nimm nur, guter Mansur, nimm sogleich. Du tust es aber doch auch gern. Nimm frische Bedeckung nur sogleich. Du musst sogleich noch weiter, musst der Gelder größeren Teil auf Libanon zum Vater bringen. Gern, sehr gern. Und nimm dir die Bedeckung ja nur nicht zu schwach. Es ist um Libanon nicht alles mehr so sicher. Hast du nicht gehört? Die Tempelherren sind wieder rege. Sei wohl auf deiner Hut. Komm nur. Wo hält der Zug? Ich will ihn sehen und alles selbst betreiben. Ihr, ich bin sodann bei Sita. Dritter Auftritt. Szene: Die Palmen vor Nathans Hause, wo der Tempelherr auf und nieder geht. Ins Haus will ich nun einmal nicht. Er wird sich endlich doch wohl sehen lassen. Man bemerkte mich ja sonst so bald, so gern. Will's noch erleben, dass er sich's verbittet, vor seinem Hause mich so fleißig finden zu lassen.